Die Angehörigen der koreanischen Volksarmee erzählen jeden Tag beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong in der DFRK große Erfolge. Die Offiziere und Soldaten der verschiedenen Truppen, die für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden in der Stadt Taedong eingesetzt wurden, beendeten in nur 2 Tagen die Ausbaggerung der Fundamente von 55 dreistöckigen Wohnhäusern, und die Armeeangehörigen, die in den Kreismusern geschickt wurden, restaurierten in kurzer Zeit hunderte lange Eisenbahnstrecken und Straßen. Im Kreis Yunsa wurde der hunderte Meter lange Damm, der völlig spurlos verschwunden war, in nur 4 Stunden noch herrlicher als der alte gebaut und wurden an einem Tag zehntausende Blöcke erzeugt. Im Kreis Gyeonghung gingen die Restauration der Straßen, die Geländeausräumung, die Ausbaggerung und Betonierung der Fundamente von Wohnhäusern zu Ende und begann am 25. September der Bau der Wände von Wohnhäusern.